Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Schneemann. Der Schnee kam in der Nacht und er legte am frühen Morgen den Verkehr lahm. Ich drehte die Heizung höher und legte mich unter meinen Schreibtisch. Am Mittag lag der Schnee noch immer in der Stadt, aber ich lag nicht mehr unter dem Schreibtisch. Frau Fuhrer hatte mich zu sich gerufen. Vor ihrem kleinen Häuschen empfing sie mich. Ich habe ihn heute Morgen entdeckt. Nicht gerade ein Kunstwerk. Er sieht so aus, als sei er in großer Eile gemacht worden. Das ist kein gewöhnlicher Schneemann. Er ist ein wenig klein geraten. Kinder machen andere Schneemänner. Darüber möchte ich nicht streiten. Soll ich den Schneemann von Ihrem Grundstück entfernen? Der Schneemann ist ein Zeichen. Was Sie nicht sagen. Will uns der Schneemann etwas sagen? Mein Mann wurde kreidebleich, als er ihn heute Morgen entdeckte. Übertreibt er denn nicht ein bisschen? Ein Freund meines Mannes, Stefan Wichtig, hat vor ziemlich genau einem Jahr ebenfalls einen Schneemann in seinem Garten gefunden. Eine Woche später war er tot. Lassen Sie mich raten. Er wurde von einem Eiszapfen erdolcht? Er wurde überfahren. Vor seinem Haus. Er oder die Täter wurden nie gefasst. Und jetzt glauben Sie, dass Ihr Mann an der Reihe ist? Sie hätten ihn sehen sollen. Er war so nervös, dass er den Motor zweimal abwürgte, bevor er ins Geschäft fuhr. Reden Sie mit ihm. Beschützen Sie ihn. Sie drückte mir ein paar Scheine in die Hand. Genug, um mich ein paar Tage um ihren Mann zu kümmern. Er arbeitete in einer Druckerei und war alles andere als erfreut, dass ich mich zu ihm gesellte. Ich brauche keinen Beschützer. Ihre Frau ist anderer Meinung. Meine Frau übertreibt wie immer. Sie sagte mir, dass Sie heute Morgen kreidebleich wurden, als Sie den Schneemann sahen. Das geht Sie nichts an. Stefan Wichtig ist vor einem Jahr überfahren worden. Na und? Das kann passieren. Jugendliche Raser. Kann man doch überall lesen. Als ich jung war, habe ich beinahe eine Oma überfahren. Habe eine hohe Geldbuße gekriegt. Seither halte ich nicht mehr an. Wer ehrlich ist, wird bestraft. Oder überfahren. Was hat der Schneemann für eine Bedeutung? Das interessiert mich nicht. Das ist etwas für Kinder. Muss jetzt wieder arbeiten. Verschwinden Sie! Eine Frau soll sich um den Haushalt kümmern. Sie wollte keine Kinder, jetzt langweilt sie sich. Ich wich nicht von seiner Seite. Er rief seine Frau an und befahl ihr, den Auftrag rückgängig zu machen. Seine Frau fragte mich, ob ich Lust hätte, mit ihr ins Kino zu gehen. Ich lehnte dankend ab und besuchte ein Kino, in dem seit 200 Jahren der gleiche Film mit dem ewig gleichen Hauptdarsteller lief. Na, Maloney? Gestern im Fernsehen, diese Sendung mit den dümmsten Verbrechern der Welt, da überfiel einer mit einem Gewehr eine Tankstelle. Und als er das Geld aus der Kasse erhielt, wollte er es zählen und hat deshalb das Gewehr auf die Theke gelegt. Irgendwann wird eine Sendung wöchentlich über die dämlichsten Polizisten der Welt berichten. Wahrscheinlich wird man zu diesem Zweck in diesem Gebäude eine fixe Kamera installieren. Wir lassen uns nicht in die Karten schauen, Maloney. Unsere Ermittlungsmethoden sind auf dem neuesten Stand. Dank einer neuen Software kann unser Computer jetzt sogar auf die Kundenkarten der Großkonzerne zugreifen. So wissen wir sofort Bescheid, wenn jemand ein Messer kauft. Oder ein Mann ein paar Strumpfhosen. Und was hat Hans Furrer zuletzt gekauft? Was haben wir gleich, Maloney? Interessant. Vor 2 Stunden hat er sich eine kugelsichere Weste bestellt. Hat der Mann vor, eine Bank zu überfallen? Im Supermarkt gibt es keine kugelsicheren Westen. Aber auf dem Internet. Wir bieten ausgediente Westen aus unserem Sortiment an. Einige haben Schusslöcher. Nicht gravierend. Andere riechen unangenehm. Schützen aber vorzüglich. Und Herr Fuhrer hat solch eine Weste bestellt. Ja, hat sie sogar schon abgeholt. Ich bedankte mich artig für die Auskunft und fuhr zurück in die Druckerei. Herr Fuhrer war gerade dabei, das Gebäude zu verlassen. Er sah merkwürdig aus. Na und? Kann tragen, was ich will, hab keinen Vertrag mit einem Ausrüster. Ein Helm, eine kugelsichere Weste und was ist das, was blinkt? Ein Bewegungsmelder, erstklassige Qualität. Wenn sich ein Objekt mit großer Geschwindigkeit nähert, schlägt er Alarm. Sie befürchten demnach so zu enden wie Ihr Freund? Ich befürchte gar nichts. Ich teste das nur für einen Bekannten. Will jetzt meine Ruhe. Der Schneemann ist ein Symbol. Sehe ich das richtig? Sehen Sie, was Sie wollen. Ich fahre jetzt nach Hause, das Taxi ist schon unterwegs. Tatsächlich fuhr wenig später ein Taxi vor. Herr Fuhrer stieg ein, vergewisserte sich aber vorher, dass ihn niemand dabei beobachtete. Ich hatte keine Lust auf eine Verfolgungsjagd und fuhr zurück in mein Büro. Kurz vor Mitternacht rief mich Frau Fuhrer an. Sie klang aufgeregt. Draußen wütete ein Schneesturm. Ich ging dennoch raus. Wir wurden vor einer Stunde benachrichtigt. Der Tote lag neben der Straße. Wurde er überfahren? Wieso haben Sie ihn nicht beschützt? Er wollte meinen Schutz nicht. Fuhrer, normalerweise sind es die Klienten von Philipp Maloney, die in den Schnee weisen. So gesehen haben Sie noch Glück gehabt. Aber mein Mann ist tot. Das ist bedauerlich. Wahrscheinlich ein Unfall. Es hat schon vor einer Stunde geschneit. Ihr Mann wurde vermutlich übersehen. Aber was macht er hier? Er fuhr mit dem Taxi von der Druckerei weg. Er sagte, dass er nach Hause fahre. Aber er ist nie zu Hause angekommen. Morgen wissen wir genaueres. Jetzt aber sollten Sie nach Hause gehen. Es hat keinen Sinn, wenn Sie sich hier draußen auch noch den Tod holen, Frau Fuhrer. Sie dürfen ruhig noch ein wenig bleiben, Maloney. Frau Fuhrer bat mich, sie zu begleiten. Die Sichtverhältnisse waren derart schlecht, dass es über eine Stunde dauerte, bis wir vor dem Haus der Fuhrers eintrafen. Da, sehen Sie? Alles weiß. Der Schneemann ist weg. Wahrscheinlich wurde er eingeschneit. Nein, sehen Sie, jemand hat ihn weggenommen. Und Sie glauben, dass auch das etwas zu bedeuten hat? Der Schneemann kündigte den Mord an meinem Mann an. Ich möchte, dass Sie den Mörder überführen. Ich werde morgen früh mit der Arbeit beginnen. Aber jetzt kann ich unmöglich zurück in mein Büro. Sie können im Gästezimmer schlafen. Ich hoffe, es stört Sie nicht, wenn mein Liebhaber vorbeikommt. Sie lächelte und ich lächelte ebenfalls über den gelungenen Scherz. Doch eine Stunde später erschien tatsächlich ein Mann. Er war jung und gut aussehend und zusammen mit Frau Fuhrer ließ er 2 Stunden lang die Wände wackeln. Meine Klientin sang unter der Dusche ein fröhliches Lied. Entweder stand sie noch immer unter Schock oder sie freute sich darüber, ihren Gatten losgeworden zu sein. Als sie in die Küche kam und Kaffee zubereitete, erklärte sie mir ihr seltsames Verhalten. Ich singe immer fröhliche Lieder, wenn ich todtraurig bin. Wenn ich fröhlich bin, dann höre ich mir traurige Lieder an. So gelingt es mir einigermaßen, ausgeglichen durchs Leben zu gehen. Und was ist mit Ihrem Liebhaber? Ist er auch für traurige Nächte reserviert? Er war nicht nur mein Liebhaber. Sie haben es zu dritt getrieben. Ab und zu. Mein Mann hat meist nur zugeschaut. Aber das geht Sie nichts an. Aber es könnte mit seinem Tod zu tun haben. Alex hat ihn nicht getötet. Garantiert nicht. Vielleicht hat sich der schöne Alex in die schöne Frau Fuhrer verliebt und wollte ihr einen Gefallen tun. Das ist Unsinn. Weshalb sollte er das tun? Er ist glücklich verheiratet. Das soll noch einer verstehen. Mein Mann und ich waren glücklich. Wir haben uns nur manchmal ein wenig gelangweilt. Das kommt in den besten Ehen vor. Hatte Ihr Gatte ein Verhältnis mit Stefan Wichtig? Das bezweifle ich. Die beiden hatten nur ein gemeinsames Hobby. Das Sie mir sicherlich gleich verraten werden. Bergwandern. Ich fand das immer unerträglich öde. Das kann ich gut verstehen. Gehörte noch jemand zu den fröhlichen Wandervögeln? Ja, manchmal waren sie zu dritt unterwegs. Und wie heißt der dritte Wandersmann? Gut, Jean Gut. Ich kenne den Mann nicht, aber wohnt außerhalb der Stadt in Grünwil. Sie ging ins Wohnzimmer und ich trank 2 Tassen Kaffee. Als sie zurückkam, wischte sie sich Tränen aus dem Gesicht. Sie sahen echt aus. Sie reichte mir einen Zettel, auf dem die Adresse von Jean Gut stand. Die Bus- und Bahnlinien fuhren wegen des Schnees unregelmäßig, aber sie fuhren. Als ich in Grünwil ankam, knurrte mein Magen und fast alle Restaurants waren geschlossen. Doch jenes von Jean Gut hatte geöffnet. Jean Gut war mein Mann. Er ist vor 2 Jahren spurlos verschwunden. Mit einer anderen Frau oder einfach so? Er ist von einer Bergwanderung nicht mehr zurückgekehrt. Eine Bergwanderung, bei der auch Hans Fuhrer und Stefan Wichtig dabei waren? Nein, er war alleine unterwegs. Wussten Sie, dass Stefan Wichtig vor 1 Jahr von einem Auto überfahren und getötet wurde? Nein, das wusste ich nicht. Hans Fuhrer wurde gestern Nacht ebenfalls getötet. Das ist unheimlich. Das ist eine schwarze Serie. So etwas gibt es. Vor allem, wenn jemand ein bisschen nachhilft. Der Bruder meines Mannes sucht seit 2 Jahren nach Anhaltspunkten, aber hat nichts gefunden, nicht die kleinste Spur. Möchten Sie etwas essen? Wenig später servierte sie mir einen riesigen Teller, auf dem ich ein Steak und etwas Gemüse ausmachte. Die einzelnen Stücke waren gut verteilt und so klein, dass ich kein Messer benötigte, um sie zu essen. Am Nachmittag setzte Schneeregen ein. Ich fuhr noch einmal zum Leichenfundort und traf auf einen Polizisten, der sich Gedanken machte. Üble Sache, Maloney. Es gab mehrere Zeugen. Einer hat gesehen, wie der Tote von einem Schneeräumfahrzeug erfasst und durchgeschleudert wurde. Ein anderer sah, dass er von einem Baum erschlagen wurde. Und der Dritte will sogar gesehen haben, dass ein lebloser Körper aus einem Taxi geworfen wurde. Das mit dem Taxi könnte hinhauen. Der Tote trug eine kugelsichere Weste und einen Schutzhelm. Er hatte Angst vor einem Attentat. Weshalb suchen solche Leute nicht den Schutz der Polizei? Er hätte nur 3 Formulare ausfüllen müssen. Und spätestens in 4 Tagen hätte er Polizeischutz erhalten. Er zog es offensichtlich vor, vorher ermordet zu werden. Er wurde erdrosselt. Der Täter muss kräftig gewesen sein. Wir haben 1 Tonne Schnee wegräumen lassen. Der Schnee wird im Hinterhof des Polizeipräsidiums geschmolzen und das Schmelzwasser danach analysiert. Der Bruder des bei einer Bergwanderung spurlos verschwundenen Herrn Gut lebte in einer kleinen Dachwohnung in der Altstadt. Er hieß Bucher und war mir deswegen eine Erklärung schuldig. Jean und ich haben die gleiche Mutter, aber verschiedene Väter. Wir haben uns immer sehr gut verstanden, obwohl wir unterschiedlicher nicht sein könnten. Er liebte die Natur, ich liebe eine geheizte Wohnung. Frau Gut sagte mir, dass Sie seit 2 Jahren nach Ihrem Bruder suchen. Das stimmt. Ich werde nicht ruhen, bis ich seine Leiche gefunden habe. Seine Freunde, mit denen er ab und zu zusammen wanderte, sind mittlerweile auch tot. Tatsächlich? Ja. Ich wusste gar nicht, dass Bergwandern derart gefährlich ist. Ist es auch nicht. Die beiden kamen gewaltsam ums Leben. Es geschehen seltsame Dinge in dieser Stadt. Was meinen Sie damit? Kommen Sie mit. Er führte mich in die Küche und zeigte auf einen Plastikbehälter. In dem Plastikbehälter befand sich ein kleiner Schneemann. Wasser tropfte von seinem Kopf. Herr Bucher zeigte lächelnd auf die Karotte, die auf dem Boden lag. Das war die Nase. Langsam aber sicher schmilzt er weg. Heute Morgen, als ich die Zeitung holen wollte, stand er vor meiner Wohnungstür in diesem Plastikbehälter. Jemand hat den Schneemann in der Nacht vor ihre Tür gelegt? Es sieht ganz danach aus. Vermutlich ein Lausbubenstreich. Oder eine Warnung. Sie sollten in den nächsten Tagen vorsichtig sein. Sie wollen mir Angst machen? Vor wem? Vor demjenigen, der Hans Furrer und Stefan Wichtig auf dem Gewissen hat. Er hat die beiden Morde ebenfalls mit einem Schneemann angekündigt. Und weshalb sollte man mich umbringen? Es hat vermutlich mit dem Verschwinden Ihres Bruders zu tun. Ich habe nichts mit dem Verschwinden meines Bruders zu tun. Ich suche nach ihm. Ich vermisse ihn. Er setzte sich und starrte auf den Schneemann, der sich langsam auflöste. Ganz im Gegensatz zu dem Mordfall an Hans Furrer, der immer mysteriöser wurde. Als die Polizei erschien, war der Schneemann geschmolzen. Ich versuchte den Beamten, die bisherigen Ereignisse zu erklären. Doch das war schwieriger, als ich erwartet hatte. Ich fasse zusammen. Vor 1 Jahr wurde ein Schneemann gefunden, der wenig später überfahren wurde. Das war wichtig. Danach verschwand ein Bergwanderer spurlos und ein neuer Schneemann tauchte auf. Diesmal wurde der Schneemann erwürgt, genauso wie Hans Furrer. Und jetzt haben wir einen Schneemann, der kein Schneemann mehr ist, sondern nur noch eine Pfütze. Ich glaube nicht, dass dieser Polizist uns helfen kann. Das wird er auch nicht. Aber es ist immer gut, wenn eine Zielscheibe herumsteht. Glauben Sie, dass jemand auf mich schießen wird? Wie oft verlassen Sie die Wohnung? Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich alles von zu Hause aus erledigen kann. Solange Schnee liegt, bleibe ich in der Wohnung. Dann wird der Täter gezwungen sein, in die Wohnung einzudringen. Aber nur, wenn das stimmt, was Sie behaupten, Maloney. Aber wo steckt das Motiv? Die Opfer müssen eine Gemeinsamkeit haben. 3 von ihnen gingen regelmäßig wandern. Ich ging nie wandern. Aber Sie waren auch schon mit den anderen 3 unterwegs. 1 bis 2 Mal vielleicht. Aber das ist doch noch kein Grund, um 4 Leute zu ermorden. Ich habe ein Buch gelesen, Maloney. Über Schneemänner? Über Symbolike. Darin kamen auch Schneemänner vor. Sie sind das Symbol für den Winter, Maloney. Darauf wäre ich nie gekommen. Und für die Kälte. Wahrscheinlich will uns der Täter einen Hinweis liefern. Winter und Kälte. Wahrscheinlich will er uns damit sagen, dass Herr Bucher eiskalt ist. Das ist lächerlich. Ich bin ein gefühlvoller Mensch. Ich höre gern Vivaldi und ich schaue mir gern Liebesfilme an. Und zu meinem Teddybär habe ich eine innige Beziehung. Sie schlafen mit Ihrem Teddybär? Das ist auch ein Symbol. Wahrscheinlich ein Symbol für tierische Lust. Die Beziehung zu meinem Teddy ist rein platonisch. Ich vertraue ihm mein Innenleben an. Und was macht der Teddy mit Ihrer Leber und Ihren Nieren? Wir müssen systematisch vorgehen. Ich werde das Wasser mit aufs Präsidium nehmen und analysieren lassen. Was hat eigentlich die Analyse des Schnees vom Tatort ergeben? Wasser, Maloney. Einwandfreie Qualität. Wir fanden nur winzige Spuren einer DNA. Der Täter hat seine DNA am Tatort hinterlassen. Leider nicht. Die DNA stammte von einer Katze. Dreijährig, rotes Fell, schlechte Zähne. Unser Computer hat aus Versehen eine landesweite Fahndung ausgelöst. Seither werden stündlich Dutzende von Katzen verhaftet und auf dem Polizeipräsidium abgegeben. Ich zog mich diskret zurück. Im Treppenhaus blieb ich stehen und lauschte. Ich konnte nichts Verdächtiges hören. Als ich vor das Haus trat, sah ich eine Frau, die mir mehr als nur bekannt vorkam. Sie lächelte, als ich sie ansprach. Mir gefällt es, wenn überall Schnee liegt. Die Stadt wird ganz ruhig und lieblich. Und die Blutspuren verschwinden unter dem Schnee. Alles verschwindet unter dem Schnee. Aber nur für eine Weile. Ihr Mann ist spurlos verschwunden. Sie glauben, dass seine Freunde ihn umgebracht haben. So ist es doch, oder? Ich glaube, dass er in den Bergen ums Leben kam. Sie wollen ihn rächen und haben deshalb Hans Fuhrer umgebracht. Bis vor ein paar Stunden wusste ich nicht einmal, dass Fuhrer tot ist. Weshalb sind Sie mir gefolgt? Ich bin Ihnen nicht gefolgt. Ich bin verabredet. Mit dem Bruder Ihres Mannes? Nein, mit Roman. Wir sind seit ein paar Wochen ein Paar. Er hat gerade Schicht. Er ist Schichtarbeiter. Er fährt Taxi. Taxi? Haben Sie etwas gegen Taxifahrer? Da drüben kommt er. Sie zeigte auf einen Mann, der jedoch keine Anstalten machte, auf uns zuzukommen. Stattdessen ging er in das Haus, in dem Herr Bucher wohnte. Ich folgte ihm und Frau Gut folgte mir. Wenig später waren wir alle in Buchers Wohnung versammelt. Dieser Idiot! Konnten Sie nicht aufpassen? Jetzt aber mal halblang, Herr... Herr, naja, Sie wissen ja schon, wie Sie heißen. Blasses. So sehen Sie auch aus. Ich wollte diesen Bottich konfiszieren. Das war das Beweismaterial. Sie sind in mich reingelaufen. Ich werde Sie zur Verantwortung ziehen wegen Vernichtung von Beweismaterial. Das ist nicht nötig. Herr Blass wird alle Beweise für seine Schuld selber liefern. Was für eine Schuld? Hast du etwas getan? Er hat Hans Fuhrer getötet. Sie sind der Schneemann? Ich musste es tun. Ich war rastlos. Unzufrieden, voller Hass. Sie sollten Kreuzworträtsel lösen, das entspannt. Sie haben mich überfahren. Vor 2 Jahren im Winter. Schnee, so wie jetzt. Ließen mich einfach liegen. Sie waren das. Wir dachten, es sei ein Wildtier gewesen. Hielten mich an, ließen mich liegen. Es war arschkalt und wir hatten getrunken. Mein Mann. War er auch dabei? Dein Mann. Hans Fuhrer, Stefan Wichtig und ich. Ein Jahr im Spital. Immer wieder operiert. Laufen gelernt. Brechen gelernt. Alles wieder da. Und der Hass. Du hast meinen Mann getötet? Runtergestoßen. Wie kamen Sie auf uns? Autonummer. Auswendig gelernt. Ein Jahr lang. Immer nur diese Nummer im Kopf. Weshalb ließen Sie sich so lange Zeit zwischen den Morden? Wieder im Spital. Lange im Spital. Das tut mir leid. Das hatten wir nicht gewollt. Ich fasse zusammen. Dieser Mann hier ist der Schneemann. Er ist 3-mal aufgetaut und 3-mal geschmolzen. Das gibt 3-mal lebenslänglich in der Tiefkühltruhe. Haben Sie noch einen letzten Wunsch? Möchten Sie vielleicht noch ein Kreuzworträtsel lösen, ehe ich Sie verhafte? Ich verstehe das alles nicht. Ich dachte, wir lieben uns. Ich liebe dich. Warte auf mich. Komme zurück. Aber du hast meinen Mann getötet. Vielleicht sollten wir in aller Ruhe eine Flasche Whisky trinken. Das könnte Ihnen so passen, Maloney. Ich bleibe nüchtern. Ich werde jetzt mit dem Verhör beginnen. Auf der Stelle. Frage 1. Wurden Sie in Ihrer Kindheit gehänselt? Mich haben Sie immer gehänselt in der Rekrutenschule, weil ich meinen Teddy dabei hatte. Der Polizist machte sich Notizen und ich benachrichtigte meine Klientin. Sie war gerade mit ihrem schönen Alex beschäftigt und interessierte sich nicht groß dafür, wer ihren Mann auf dem Gewissen hatte. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Schneemann.